Die glückliche Ehe aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die glückliche Ehe. Gedankt sei es dem Gott der Ehen, was ich gewünscht, habe ich gesehen. Ich sah ein recht zufriedenes Paar. Ein Paar, das ohne Gram und Reue, bei gleicher Lieb und gleicher Treue in kluger Ehe glücklich war. Ein Wille lenkte hier zwei Seelen, was sie gewählt, pflegt er zu wählen, was er verwarf, verwarf auch sie. Ein Fall, wo andre sich betrübten, stört ihre Ruhe nie, sie liebten und fühlten nicht des Lebens Müh. Da ihn kein Eigensinn verführte und sie kein eitler Stolz regierte, so herrschte weder sie noch er. Sie herrschten, aber bloß mit Bitten, sie stritten, aber wenn sie stritten, kam bloß ihr Streit aus Eintracht her. So wie wir, ehe wir uns vermählen, uns unsere Fehler klug verhehlen, uns falsch aus Liebe hintergehen, so ließen sie auch in den Zeiten der zärtlichsten Vertraulichkeiten sich nie die kleinsten Fehler sehen. Der letzte Tag in ihrem Bunde, der letzte Kuss von ihrem Munde, nahm wie der erste sie noch ein. Sie starben. Wenn? Wie kannst du fragen? 8 Tage nach den Hochzeitstagen, sonst würden dies nur Fabeln sein. Ende von Die glückliche Ehe. Gelesen von Eva K.